Ausführlichen archäologischen und historischen Befunden zufolge gab es Bildsymbole, gewundene Straßen, gut platzierte Lagerhäuser und ein Rechenverfahren mit Knotenschnüren, die zur Berechnung von Steuerpflichten, Volkszählungen, Kalendern und militärischen Befehlen genutzt wurden. Mit solchen Hilfsmitteln konnten die Inka die in verschiedenen Winkeln des Reiches produzierten Waren zum Ort des Bedarfs transportieren. Ausgangspunkt der Herrschaft war die Gebirgsstadt Cosco, heute Cusco, mit glamourösen Herrschern, monumentalen Plätzen, riesigen mit Goldplatten bedeckten Steinblöcken, Tempeln und Grabstätten. Im Jahr 1532 rückte eine noch kleinere spanische Mannschaft von nur 168 Mann unter Führung von Francisco Pizarro in das Inka-Territorium ein, dessen Reichtümer man bereits 1526 gesehen hatte. Auch hier waren Pferde und Kanonen sicher hilfreich. Pizarro profitierte aber, wie Cortés, von der örtlichen politischen Situation. Das Inka-Reich hatte gerade einen grausamen Bürgerkrieg hinter sich. Pizarro nutzte die Tatsache, dass der Sieger, der Herrscher Atahualpa, seine Bergfestung verließ und in Cajamarca, mit ihm zusammentraf. Pizarro nahm den Besucher gefangen, erpresste ihn und brachte ihn anschließend um, was die Untergebenen ins Chaos stürzte. Nun rückte Pizarro auf Cosco vor. Die verschiedenen Fraktionen innerhalb des Reiches sahen darin eine Gelegenheit, die eigenen Interessen durchzusetzen und unterstützten den spanischen Feldzug. Dennoch belegen Pizarros Tagebücher, dass er nie den Eindruck hatte, er sei in einer starken politischen Position. Auch diese unwahrscheinliche Eroberung, die erst 1572 abgeschlossen war, wurde durch grassierende Pocken, Typhus und Influenza-Epidemien begünstigt. Die Krankheiten wurden von Chronisten der Inka wie auch der Spanier in Text und Bild sehr anschaulich festgehalten. An den Seuchen waren bereits Atahualpas Vater und mehr als 200.000 Untertanen gestorben. Und sie sorgten weiterhin für Unruhen, sowie am Ende für die Kapitulation vor den Spaniern. Dennoch dauerte die Eroberung des Vizekönigreichs Peru, wie es später genannt wurde, mehrere Jahrzehnte, weil das gebirgige, bewaldete Gelände in vielen Fällen militärische Erfolge der Spanier vereitelte. Die Kanarischen Inseln waren für die Spanier in vielerlei Hinsicht das Sprungbrett auf dem Weg nach Amerika. Auch hier war die Ausbreitung von Krankheiten für die Eroberung von entscheidender Bedeutung. Die Herrschaft über die Inselgruppe verkürzte die Reise nach Amerika beträchtlich. Ganz ähnlich wie die Azoren den Portugiesen ihre langen Reisen erleichterten. Der spanische Historiker und Chronist Pater Espinosa schrieb im 16. Jahrhundert: Hätte es nicht die Pestilenz gegeben, die Eroberung der Kanarischen Inseln hätte viel länger gedauert. Dennoch machte der wütende Widerstand gut organisierter Gesellschaften, insbesondere auf den Inseln Fuerteventura und La Palma, den Sieg für die Spanier zu einer langen, harten, oftmals vom Zufall abhängigen Schinderei. Auch die ersten Brückenköpfe auf den karibischen Inseln konnten erst nach Krankheitswellen errichtet werden, die Lücken in die ansässige Bevölkerung gerissen hatten. Nur 50 Jahre nach Kolumbus' Landung auf Hispaniola war die einheimische Bevölkerung der Taino, anfangs zwischen 100.000 und 1 Million Menschen, die den spanischen Siedlern heftigen Widerstand geleistet hatten, durch Krankheit, Krieg und Versklavung so gut wie ausgelöscht.